Geekplätzchen. Hallo und herzlich willkommen bei den Geekplätzchen mit dem Watchman. Hallo zusammen und bei mir im Geekplätzchen-Studio auch heute wieder der Mann, bei dem sich der Joker das Grinsen abgeguckt hat. Ja. Der Sommeliac. Hallihallo. Batman ist mal wieder auf dem Programm. Mal wieder. Ja. Nächste Woche ist was. Oder sagen wir mal nicht ganz nächste Woche, sondern jetzt am Freitag. Freitag, Samstag, Sonntag? Sonntag. Sonntag ist was. Genau. Was ist denn am Sonntag? Am Sonntag ist Halloween. Und wir haben gedacht, wir machen mal eine thematische Folge. Nein. Doch. Oh. Genau. Und zwar machen wir Batman The Long Halloween. Ja. Mhm. Passend zu Halloween. Genau. Und zwar machen wir auch das Cross-Media. Es gibt nämlich einen DC-Animated Movie dazu, einen Zweiteiler. Einen Zweiteiler? So. Wir machen das allerdings jetzt nicht wie bei Killing Joke damals, denn Killing Joke sind 48 Seiten. Long Halloween sind 448 Seiten oder wie viel? Also Das 370 ist schon, Seiten. Ja, genau. Also es ist, wir sprechen über die Serie. Genau. Den Comic. Genau. Das und waren 13, natürlich 13, genau. Was denn sonst? Genau. Ja, also insgesamt Batman The Long Halloween waren 13 Folgen. Wenn ihr mich hier so ein bisschen blättern hört die ganze Zeit, ich habe mir von dem Herrn Watchman die physische Kopie ausgeliehen. Ich habe das nur digital, aber dann kann ich so ein bisschen drin rumblättern und so weiter. Und dich denn davon überzeugen, dass das viel schöner ist, wenn man sowas in der Hand hat? Ja, aber das Problem ist halt, wenn man es auf den Tisch wirft. Ey. Entschuldigung. Dann tut einem das im Ohr weh, wenn man Kopfhörer aufhört. Ja. Also, genau. Also wir sprechen über Batman The Long Halloween. Genau. Ja, und zwar in zweierlei Art. Einmal über die 13-teilige Comicserie. Genau. Von 1996-97. Yep. Geschrieben von Jeff Loeb, gezeichnet von Tim Sale. Yep. Und über die animierte Version, das Animated Movie. Genau. Zweiteiler kam dieses Jahr raus. Genau. Fangen wir erstmal an. Warum eigentlich Long Halloween? Halloween ist immer ein Tag. Ja. Was ist eigentlich daran long? Im Rahmen dieser Geschichte jetzt. Es sind 13 Teile. Also es ist deshalb long, genau. Weil sozusagen das so, beginnt. Okay, du erklärst. Es beginnt an Halloween. Und es endet an Halloween. Und zwar einmal übers ganze Jahr. Genau. Das heißt, Halloween hört quasi gar nicht mehr auf. Ja, weil nämlich ein Season Killer oder wie heißt es? Seasons Killer oder wie nennen die den nochmal? Holiday. Holiday Killer. Der Holiday Killer bringt halt aus der Maroni-Familie Falcone. Nicht aus der Maroni, aus der Falcone. Falcone-Familie. Da geht schon los. Genau, ja, das ist mein. Es kommen nämlich nicht gerade wenig Charaktere in dieser Serie. Genau. Ja, also, Holiday in dem Sinne, ja, gemeint als Feiertag. Genau. Das heißt, es geht um einen Serienkiller, der immer zu den Feiertagen sich ein Opfer sucht und dieses Opfer tötet. Genau. Das beginnt mit, also was man darunter versteht ist, wir haben Halloween, wir haben sowas wie Weihnachten, Thanksgiving, Weihnachten, Neujahr. Ostern, Valentine's Day. Genau, ne? Ich glaube, Vatertag. Vatertag. Und so weiter. St. Patrick's Day ist, glaube ich, dabei. St. Patrick's Day ist noch dabei. Genau. Ja. So. Und das ist deswegen, also, weil manche denken, wieso eigentlich Long Halloween? Was ist daran eigentlich so lang? Ja, weil es quasi nicht aufhört. Ja, also diese Serie zieht sich durch das komplette Jahr und irgendwo wird das auch erklärt. Ich glaube, das sagt Harvey Dent. Also er sagt dann zum, oder Jim Gordon. Irgendjemand sagt es, dass die Presse dieses Jahr mittlerweile The Long Halloween nennt. Ja. Und genau. Sehr interessant ist allerdings, also es geht um das Opfer dieser ganzen Sache oder eigentlich ja als Hauptantagonist zu Batman fast, könnte man sagen, ist halt Carmine the Roman Falcone. Der ist im Prinzip der Pate von Gotham City zu dem Zeitpunkt. Und wenn man der Pate sagt, dann kann man das fast schon ja, wörtlich sagen, denn die Parallelen zu der Pate und also den Filmen, der Pate, auch das Buch und Long Halloween sind frappierend. Also es fängt allein damit an, dass das erste Wort bei der Pate ist, ich glaube an Amerika. I believe in America. Bei The Long Halloween, I believe in Gotham City. Mhm, gesprochen genau. Von jemandem, der eine Audienz bei diesem Paten hat. Ja, das war Bonacera in Der Pate. Mhm. Aber es war halt eben, es ist Bruce Wayne bei The Long Halloween. Mhm, genau. Und auch wie alle Pate-Filme fängt das Ganze mit einer Hochzeit an. Ja, genau. Ne? Das ist genau. Halt, also es gibt so schöne Parallelen. Also er spricht dann, also offensichtlich kennt der Römer und die Eltern, die hatten so ein bisschen miteinander zu tun. Und dann hat sich Carmine Falcone hat sich so ein bisschen als ja auch irgendwie so als Pate von Bruce angeboten. Ein Angebot, das nicht wirklich entgegengenommen worden ist, aber ne, da ist halt so ein bisschen, ja komm, ne, wir sind doch, du bist doch quasi so ein bisschen Familie. Es gibt noch eine Szene, die hat mich auch sehr an den Paten erinnert, und zwar ist draußen, bei der Pate ist es so, dass das draußen gibt es halt die Szene, wo Sonny Corleone rausgeht und erstmal einem Reporter die Kamera wegreißt und dann sieht, wie das FBI Autonummern aufschreibt. Mhm. Und dann so, scheiß FBI hat vor nichts Respekt und so weiter. Die Polizei oder beziehungsweise diese offizielle Person, die Autonummern aufschreibt, ist aber hier bei The Long Halloween Harvey Dent. Der frisch gewählte District Attorney ist, glaube ich, Bezirksstaatsanwalt heißt das, glaube ich. Genau. Der schreibt sich auch Autonummern auf. Ja. Und also, wie gesagt, es ist sehr, sehr angelehnt an das Ganze, auch optisch. Mm, ja, also ja. Es ist eine interessante Kombination. Ich glaube, das ist einer der Gründe, wieso diese Geschichte bei der Veröffentlichungshut angekommen ist und warum sie bis heute immer wieder genannt wird. Ja. Weil sie diese Mischung darstellt. Wir haben auf der einen Seite, haben wir, sag ich mal, diese... Ja, wir haben eine Mafia-Geschichte im Grunde genommen. Also wir haben diese Mischung aus irgendwo der Pate, ja. Mafia. Ja. Dann haben wir sowas wie die Unbestechlichen, so mit also Harvey dann Dent. Als Harvey Dent. Dann haben wir einen Serienkiller mit stimmt, Holiday. Das kommt noch dazu, ja. Also sowas wie ein Zodiac, der Zodiac-Killer oder irgend sowas. So, und das Ganze machen wir jetzt in Gotham City mit Superhelden und Superschurken. Genau. Also ich fand es interessant, dass zum Beispiel, ich habe es nochmal von der anderen Seite gesehen, für mich war diese Mafia-Geschichte, war für mich das alte Verbrechen in Gotham City. Das alte, eigentlich etablierte Verbrechen. Mhm. Und diese Superfreaks, ja, die ja, was ja ihm oft genug vorgeworfen ist, was Batman vorgeworfen ist, die kamen ja eigentlich später, ne, und durch Batman angeblich. Ne, das ist also so ein bisschen die neue Art des Verbrechens. Ja. Also man kann sehen, auch hier in dieser Geschichte, angelegt in der frühen Phase von Batmans Karriere, also so ein bisschen nach Year One, so ein bisschen. Das kann nicht lange nach Year One stattfinden. Ja. Weil man sieht, dass das Verhältnis zu Jim Gordon ist schon einigermaßen da. Ist er da? Harvey Dent ist aber, wie gesagt, komplett neu. Ist er da schon Commissioner? Ich weiß es gerade auswendig gar nicht. Er müsste kann sein, dass er noch Captain ist? Ja, müsste eigentlich noch bei Captain sein. Ja. Und Also wie gesagt, das, was man später so als gegeben hingenommen hat, das entwickelt sich erst. Dazu kommen noch Verhältnis zwischen Batman und Catwoman. Genau. Ja, auch das ist so eine Sache, wo es so ein bisschen mal in die eine, mal in die andere Richtung geht. Also das muss ich auch erst noch finden. Und dann, wie gesagt, ja, je länger die Geschichte voranschreitet, kommen dann immer mehr von den Schurken, Batman-Schurken, also es ist, kommen dann mit in den Mix rein. Also der erste ist so Joker. Ja. Aber das ist, wie gesagt, nur der Anfang. Und im Grunde genommen, was Jeff Loeb und Tim Sale hier dann eben auch machen, sie bieten nochmal eine Variante der Entstehungsgeschichte von Two-Face. Ja. Also selbst wenn man jetzt sagt, ich weiß gar nicht, wo die Originalentstehungsgeschichte erzählt worden ist, kann ich so auswendig gar nicht sagen. Auch relativ früh, das ist dieses Jahr, da gab es diesen Mafia-Typ und so weiter, aber mit der Säureattacke im Gesicht. Nur dass die ganze Backstory, wieso, weshalb, das gab es vorher ja nicht. Vorher sagt man, okay, der war da Staatsanwalt und der hat da welche angeklagt und dann hat der eine das gemacht. Aber jetzt eben diese ganze Hintergrundstory inklusive dieses weiteren Killers, der noch dazukommt und so weiter in dem Mix, das war ja gar nicht. Okay. Ja, also das ist ja was jetzt da, was da jetzt neu reingekommen ist. Ja, ich habe gerade mal geguckt, also diese Moroni-Säure ins Gesicht Geschichte, die war natürlich vorher schon. Vielleicht ist das Interesse durch Batman Forever, ich habe gerade gesagt, Batman Forever ist ja ein Jahr vorher rausgekommen. Vielleicht hängt es damit auch so ein bisschen zusammen, dass sie da noch Harvey Dent rein haben wollten, aber... Glaub ich weniger. Ja, so ich mega. Ich glaube, die Idee war eher, wir haben dieses Mafia-Thema. Ja, und dann eben immer, wenn Mafia kommt, wer ist jetzt der Mafia-Jäger? Ja. In jeder dieser Mafia-Geschichten oder in allermeisten gibt es irgendwo auch diesen, ich sage jetzt mal, Mafia-Jäger. Ne? Ja, oder halt die Gegenfraktion. Also, das ist halt. Genau, und das ist eben. Das, was wir hier eben haben, diesen Mix aus den zwei verfeindeten Mafia-Familien plus Harvey Dent plus Batman plus Holiday, und das ist eben das Interessante hierbei, der hat die Mafia auf dem Korn. Ja, aber es ist auch die Sache... ganz oft ist es eigentlich relativ klar, wer der Gegner ist oder so, aber hier wird es halt sehr, sehr obskur gehalten, wer denn Holiday jetzt eigentlich genau ist. Ja, aber weil das Interessante ist eben Holiday, und das ist das, worum es dann, das ist die Triebfeder dieser Geschichte. Da sind eben diese zwei Mafia-Familien. Genau, die Maronis und die Falconis. Und die mögen sich nicht. Es sind, glaube ich, beides Italiener. Beides Italiener. Und dieser Holiday, dieser Serienkiller, tötet eben Mafia-Mitglieder. Ja. Und damit ist er quasi die brutalisierte Variante von Harvey Dent und von Batman. Ich glaube, zuerst killt er aber, er tötet aber hauptsächlich Falcons. Ja, aber wie gesagt, aber er tötet also Mitglieder der Mafia. Ja. Ja, also was Batman gesagt hat, er kämpft gegen Mafia, aber er tötet jetzt nicht Mitglieder der Mafia. Harvey Dent will Beweise sammeln gegen die Mafia. Und Holiday sozusagen tötet jetzt Mitglieder der Mafia. Ja. Was sozusagen jetzt die Guten, also Batman, Jim Gordon und Harvey Dent jetzt eigentlich fast mehr schon auf die Seite der Mafia bringt, wenn es jetzt heißt, wir müssen da die Mafiosi beschützen vor dem Killer. Ja. Ja, was wo die jetzt auch nicht unbedingt den größten Spaß dran haben. Nee, eigentlich nicht. Ich finde es aber lustig, also es fängt auch ganz am Anfang an, wenn man sich die Kinofilme anguckt, dann sieht man auch ganz, ganz viel ist aus solchen Geschichten wie The Long Halloween rausgenommen worden. Also haben sie sich da bedient. Man hat zum Beispiel die Sache, Catwoman bricht halt ein, Ja, und Batman vereitelt diesen Einbruch. Ne? Also Catwoman hat halt gerade den Safe aufgemacht und dann steht Batman plötzlich neben mir und sagt, sag mal, Selina, was machst du eigentlich da? Dann werden sie erwischt und dann schießen halt die ganzen Handlanger von Falcone auf ihn. Natürlich treffen die nichts, ne? Und schießen eigentlich nur Löcher in die Scheiben. Batman und Catwoman sind weg. Und dann kommt wieder mal so ein Pate-Zitat. Ja, dann kommt nämlich Falcone rein und sagt, in meinem Haus, wo meine Kinder, wo meine Kinder schlafen. Das ist ein 1:1 Zitat aus der Pate 2. Ja. Ne? Also das ist halt, wie ich sagte, in my own house, where my children sleep. On my nephew's wedding day. Gut, das dritte nicht, aber ja. Diese ersten beiden Sätze sind eindeutig. Und eine Sache, die einem auch etwas später noch bekannt vorkommen dürfte. Harvey Dent und Batman und Jim Gordon relativ am Anfang machen die halt ihren berühmten Dreierpakt und schaffen es tatsächlich, also wollen dann eben auf das Geld gehen von Falcone. Und das kennen wir doch aus dem gewissen The Dark Knight Film. Genau. Und hier ist es aber nicht der Joker, der das Geld klaut, sondern im Prinzip Harvey Dent. Ja. Und aber wie bei der Joker wird das Geld nicht irgendwie geklaut oder konfisziert. Nein, es wird auch hier angezündet. Das Geld wird einfach verbrannt. Ja, genau. Ne? Ja, also sie treffen diese Mafia dadurch, dass sie deren Geldströme angreifen. Genau. Und also es ist auch teilweise so ein richtig schöner Streifzug durch die Schurkengalerie. Ja, klar. Ne? Also das ist mit das Schöne. Also zuerst hast du Holiday. Ja? Und Holiday, der erste, also einer, der nur an Feiertagen killt, so eine der ersten Verdächtigen, da denkt, glaube ich, auch Batman und Jim Gordon, die denken instant an den, ja, Calendar Man natürlich. Ja. Ne? Aber der ist es nicht, weil der absolut hinter Schloss und Riegel in Arkham Asylum ist. Der wird aber befragt. Ja. Und er gibt auch sehr, sehr wenig hilfreiche Hinweise. Er hat klasse gemacht, der seine ganze Gefängniszelle mit Kalenderblättern gepflastert hat, was man ihm da irgendwie gestattet. Also es ist schon okay. Ja, irgendwie so ein bisschen Validierung oder so. Also die lassen in Arkham Asylum offensichtlich die Leute teilweise in ihren Wahn weitermachen, aber dann auch wieder nicht. Ne? Ja. Also man hat ja auch dann schon mal Poison Ivy, die dann auch ganz viele Pflanzen haben, was ja eigentlich Irrsinn ist. Ne? Ja. Weil, nein. Ja. Also genau. Also Calendar Man ist der erste, wo so ein bisschen das Schlaglicht drauf wird. Da wird man aber relativ schnell, ich glaube, der ist es nicht. Nee. Weil der hat, wie gesagt... Super hilfreich ist er zwar jetzt auch nicht, aber also er ist es jetzt nicht. Er macht sich eigentlich eher über Batman lustig, so nach dem Motto, ja, ich weiß es, du nicht. Ja. Der Joker kommt dann, der Joker kommt ins Spiel. Ja. Poison Ivy ist dabei. Ja. Mad Hatter ist dabei. Ja, ist auch dabei, okay. Oder? Ich weiß es nicht. Doch, Mad Hatter müsste auch, glaube ich, ist mit dabei. Also es sind schon ein paar, ich glaube, ja, Mad Hatter müsste dabei sein, ein paar andere. Also es sind schon eine ganze Reihe von Figuren dabei, die man kennt. Also Rogues Gallery ist schon ganz gut präsent. Ja. Ja, und der Joker, ne? Also der hat ja immer, wenn der Joker auftaucht, hat der Joker irgendwie ein anderes Thema. Gefühlt. Mhm. Ne? Also mal bei Nightfall hat er zum Beispiel dieses Regisseursthema, wo er quasi den Tod von Batman inszenieren will als Regisseur. Nein, das war kein... Ihr habt nichts gehört. Schneiden wir raus. Blöderweise ist Batman ist nicht Bruce Wayne zu dem Zeitpunkt Batman, sondern Azrael. Hier hat er halt so dieses Santa Claus-Ding, wo er dann auch später mit so einem, also das ist eigentlich so ein bisschen der wacky Joker, der dann auch mit so einem Flugzeug durch die Gegend fliegt. Er hat auch dieses Pilotenthema. Ja, Piloten. Da hat dann dieses Pilotenthema dieses Mal so mit Lederkappe und... aber so Erster Weltkrieg, 20 Jahre Piloten. Genau, ne? Steigt in das Flugzeug und obwohl er niemanden dabei hat, sagt dann so diesen typischen so... meine Damen und Herren, bitte schnallen Sie sich an. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ja, also es ist fliegt dann durch die Gegend, um dann da so einen Anschlag zu machen und so, hat aber dann auch hat auf dem Flugzeug, hat er auch sein Grinsegesicht draufgemacht. Ja, also. Fliegt einen alten Doppeldecker. Genau. Und gleichzeitig im Prinzip wie so das Ticken einer Uhr vergeht halt, kriegt man halt immer so die so Schlag auf Schlag, ne? Der nächste Feiertag ist da und so weiter. Genau. Und es hört nicht auf. Genau. Egal was sie versuchen, Holiday schlägt zu. Ja. Und Holiday benutzt als Schalldämpfer einen Nuki. So von einem Babyfläschchen, so ein Schnullerding. Genau. Ich weiß nicht, wie man das. Genau, meint. Das ist. Ja, und der Punkt ist eben, egal was die Mafia unternimmt, egal was die Polizei unternimmt, egal was Batman unternimmt, Holiday findet jedes Mal sein Ziel, schlägt zu und ist auch jedes Mal erfolgreich. Genau. Und auch teilweise auch mit also ich fand jetzt, ich habe hier gerade die Seite offen, wo das Valentine ist. Natürlich, die Mafia, also Mafia-Historiker werden sich an das Valentines-Massaker erinnern. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das passiert ist, aber auf jeden Fall, Holiday macht auch ein gewisses Valentines-Massaker. Der ist halt an Valentinstag ist halt ein Restaurant zusammengeschossen worden. Ja. Und das tut er hier eben auch. Genau. Ja, und die Superschurken kommt deshalb auch ins Spiel, weil die Falcone-Familie die anheuert. Mhm. Ja, sie heuern Poison Ivy an, um auch an Geld von Bruce Wayne ranzukommen. Mhm. Ja, weil der Mafia da langsam ein bisschen das Geld ausgeht. Ja. Sie heuern andere an für quasi Bodyguard-Job. Und genau, hier an Muttertag ist natürlich die Sache mit dem ganzen Tod. Ja. Ja, hier hat man wieder Holiday. Also Holiday ist irgendwie, ja, ich könnte es dir sagen. Also er versucht so ein bisschen einen auf Hannibal Lecter zu machen. Der Calendar-Man. Der Calendar. Es war irgendwie so mein Vibe, so nach dem Motto, ich könnte dir doch helfen. Vor allem im Prinzip, man hat halt so diese Zelle, die durch eine Glastür getrennt ist. Innen drin ist halt das Reich mit dem Irren. Mhm. Und der Besucher steht davor. Also im Prinzip wäre jetzt Starling, wäre Batman. Ja. Und Hannibal wäre der Calendar-Man. Also ich denke mal, das ist da in der zweiten Hälfte der 90er, ist das da noch sehr, sehr präsent gewesen. Der Film ist ja gerade mal ein paar Jahre her gewesen. Ja, ne? Das ist super präsent. Zwischendrin wird mal so ein bisschen Bezug genommen, die Verbindung zwischen den Waynes und Falconis. Ja. Sozusagen. Es war nicht so ganz sauber, so ganz dreckig war es aber auch nicht. Es ist ein bisschen. Ja. Also es ist unheimlich viel drin. Ja. Das ja. muss man sagen. Und Batman ist halt, wie ich finde, dann am besten, hier Scarecrow ist auch dabei. Genau. Batman ist eigentlich dann am besten, wenn Batman wirklich der Detektiv sein kann. Ja. Also der Detektiv Batman ist eigentlich fast der beste Batman. Ja. Jetzt ist der, also wenn man jetzt aus nicht nur Dark Knight, wenn man nicht nur den dunklen Ritter hat, sondern den Dark Knight Detective, das sind super Geschichten. Ja. Das sind super Geschichten. Und wie gesagt, je länger die Geschichte dauert, das zieht sich um die Mafia immer mehr und mehr und mehr zu. Und es sterben auch immer mehr Familienmitglieder. Also es stirbt, glaube ich, seine Schwester, ein Sohn stirbt. Da gibt es auch so richtig klassisch, da gibt es diesen ungeliebten Sohn. Ja, Alberto ist das, glaube ich. Alberto, ne? Der eigentlich der Intelligente ist. Der aber. Den ich sofort im Verdacht hatte eigentlich. Genau, der eigentlich der wirklich Intelligente ist. Das ist der wirklich eigentlich mehr so diese bürgerliche Existenz eigentlich, also den man zur Uni geschickt hat und so weiter. Der dann aber als der. Sag doch gleich Michael Corleone. Also, das ist halt auch wieder der Pate. Na? Im Prinzip ist Alberto nicht so sympathisch wie am Anfang Michael Corleone, aber es ist halt so der eigentlich mit diesen ganzen Familiengeschäften nichts zu tun haben will. Das ist wieder so eine Party. Genau, der deshalb in Ungnade gefallen ist, nach dem Motto, das ist der Verweichlichte, der Verkopfte und so weiter, der ist nicht hart genug. Genau. Und nach dem Motto, du bist zwar mein Sohn, aber wie soll das hier mit uns hier, mit der Familie weiterlaufen, ne? Mit so einem Weichei wie dir läuft das hier keine alles nicht. Chance, ne? Wie gesagt, die Schwester Falconis Schwester. Wobei die widerlich ist, die Schwester. Die stirbt. Dann holt er seine Tochter. Mhm. Weil das ja nun mal mit Alberto nichts gibt. Also ganz zum Schluss von dem Alberto, Jahr steht... Genau, Alberto ist der Erste. Alberto beißt ins Gras. Ja, ja. Ja, die Schwester ist dabei. Genau. Und so setzt sich das fort. Heißt, es wird richtig einsam um ihn. Ja, und dann, beim letzten Halloween ist, beim zweiten Halloween am Ende steht The Roman. Also es ist der Römer. Carmine Falcone steht alleine da. Mit der Tochter, ne? Die Tochter ist, glaube ich, noch. Ist die Tochter noch? Die Tochter als letztes? Ich glaube, die ist noch dabei. Die ist noch da, um um ihren Vater zu verteidigen. Ach nee, die Tochter ist die einzige Überlebende. So war das. Das ist genau. die am Ende noch übrig ist. Die Tochter ist die einzige, die das Ganze überlebt. Weil das letzte Opfer ist auf jeden Fall der Römer selber. Ja. Und die Tochter ist, genau so war das, die Tochter überlebt. Ich mit meinem Alzheimer mal wieder. Aber dafür habe ich ja hier den Experten dabei. Ja. Ja, und wie gesagt, auf der anderen Seite gibt es eben Boss Maroni, dessen Vater gehört unter anderem zu den Opfern. Ja. Was ihn dann sozusagen Richtung. Stimmt, die haben gar nicht nur was ihn dann, was da ihn dann Richtung Harvey Dent treibt. Ja. Aber dann eben in diesem abgekaterten Spiel, dessen Ende quasi dieser Angriff auf Harvey Dent. Ja, da ist es so, Maroni lässt sich im Prinzip mit Absicht anklagen. Ja. Also er lässt sich schnappen, lässt sich vor Gericht stellen, damit er so an Harvey Dent rankommen kann, dass er ins Verhör kommt, um ihm dann eben diese Säure ins Gesicht schütten zu können. Richtig. Und das passiert dann auch. Genau. Das ist das, was passiert. Das ist das, was Harvey Dent dann sozusagen mental über die Klippe treibt. Ja. Und das ist eben der Teil, der dann zur Origin Story Two-Face führt. Der dann eben zusammenspannt mit den anderen, wieder mit anderen Schurken. Genau, und nebenbei hat man, hier ist so ein schönes Bild von quasi fast allen Schurken, die drin vorkommen. Also wir haben halt hier den Mad Hatter. Ich weiß gar nicht, wer das hier ist. Aber das ist Trench. Oder Tretch. Genau, also... Ja, wir haben Solomon Grundy dabei. Solomon Grundy sowieso. Wir haben Solomon Grundy, wir haben Scarecrow. Den Joker, wir haben den Mad Hatter dabei, Poison Ivy und so, Scarecrow. Hm. Also da sind jede Menge sind da. Ja. Und es ist interessant, wie gesagt, bis zum Schluss. Ja. Weil man halt auch bis zum Schluss nicht weiß, also die ganze Sache zwischen den Schurken und Batman und der Mafia spitzt sich so zu, dass man, mir ging es teilweise so, dass ich Holiday fast schon wieder vergessen hatte, eine Zeit lang. Mhm. Weil die Holiday-Morde waren halt immer nur so quasi wie so dieses Schlagwerk. Es hat teilweise so ein bisschen was von der Uhr bei Watchmen. Mhm. Na, also die Zeit, es geht unaufhaltsam weiter. Ne? Und gerade für Falcone, das wird halt immer enger. Ich hatte mich vertan, ich dachte zuerst, Erinnerung, ich, ne? Mhm. Es wären halt nur Falcone-Mitglieder gestorben, stimmt nicht. Die greifen beide Seiten an. Ja. Genau, ich glaube, Falcone hat nämlich, bevor der erste Mord auf der Maroni-Seite passiert ist, hat Falcone nämlich gedacht, das wäre einer von den Maronis. Aber dann ist die andere Seite getroffen worden und dann war relativ schnell klar, nee, das ist weder von der einen noch der anderen. Dann haben sie Harvey Dent vermutet dahinter. Genau. Ich glaube, sie haben auch Batman teilweise im Verdacht gehabt, dass es Batman gewesen sein könnte. Was eben ist, und das ist das Interessante, einer der ersten Verdächtigen, den man so hat, ist tatsächlich dieser Alberto. Ja. Ja. Ja, weil der so da ruhig zurückhalten und weil der von seinem Vater immer runtergemacht wird, auch in Gegenwart Dritter. Und weil er halt auch Bruce Wayne beim Lauschen erwischt. Genau. Ne? Aber nichts sagt. Ja, also ist da zum Beispiel Alberto. Mhm. Dann ist Alberto eins der Opfer. Ja. Dann ist Alberto eines der Opfer. Ja. Dann ist der aus dem Geschäft sozusagen. Und man denkt so, okay, Alberto war es jetzt nicht, wer ist es dann? Dann denkt man so, okay, weil Harvey Dent immer mehr daran verzweifelt, dass er da nicht vorankommt. Ja. Ob nicht Harvey Dent zum Beispiel da was macht. Ja. Und weil es eben der sehr frühe Batman ist. Ja, ja, ja. Das eben ist der Gedanke, ob nicht vielleicht sogar Batman genau da eine entsprechende Rolle spielt. Ja. Ja. Und teilweise wird auch Jim Gordon von manchen Leuten angenommen. Mhm. Also jetzt nicht in der Geschichte, aber diese Sache mit diesen Schnuller aufsetzen, da diesen Flaschensaugern. Ja, mit diesen Saugern da. Mhm. Ja, diesen Saugern. Mhm. Denn es gibt nämlich eine Szene relativ am Anfang vom Comic, wo man auf der einen Seite quasi Hollidays Werkstatt sieht, wo er gerade eben seine Waffe fertig macht. Mhm. Und halt eben auch so einen Sauger hat und der liegt halt da. Und dann hat man direkt den Cut im Prinzip und dann liegt der Sauger nämlich im Haus der Gordons. Ja. Und seine Frau Barbara Eileen Gordon, nicht Batgirl, sondern die erste Frau von ihm, macht halt gerade eben auch ein Kinderfläschchen fertig. Und das ist so ein bisschen, als ob man uns da in eine, also der Amerikaner würde jetzt wahrscheinlich Red Herring dazu sagen. Ja, das ist diese Art von Überleitung, die hatten wir zum Beispiel. Bei Killing Joke ja. Immer auch mal rausgestellt. Ja. Da wird das als Stilmittel relativ oft eingesetzt. Ja, ja. Mhm. Also sowohl, wie gesagt, Kinder, Familie, das sieht man ja, das ist ja das große Thema. In der Mafia ist die ganze Zeit Familie. Ja. Barbara Gordon hat eine Jim Gordon hat eine Familie. Genau. Ja, die unter seinem Polizeieinsatz so bis ziemlich leidet, weil immer wenn irgendwas ist, muss er los. Harvey hat eigentlich schon eine Familie, aber seine Frau, die wirkte auf mich super depressiv. Ja. Wahrscheinlich, weil sie keine Kinder bekommen. Also Harvey ist verheiratet. Die wären gerne eine Familie, die sind aber keine Familie, weil Gilda keine Kinder bekommen kann. Richtig, ja. Worunter sie wiederum leidet, weil sie sitzt zu Hause und Harvey hat genau wieder so keine Zeit. Ja, und ich hatte den Eindruck, dass sie deswegen so ein bisschen klammert. Ja, genau. Mhm. Und Batman stellt sich die Frage, ob er Familie haben will. Ja, weil irgendwie also jetzt so diese Catwoman-Batman-Geschichte, genau. die nimmt da so ein bisschen Konturen. Ich weiß nicht, ob vorher auch schon mal so explizit darauf hin, also so ein bisschen beschnuppert haben sie sich ja immer, aber dass sie halt so wirklich, war das in der Geschichte, wo es, glaube ich, so weit geht, dass er ihr die geheime Identität sogar verrät? Ich glaube schon. Ich meine, das wäre hier in der Story gewesen. Ja. Also da stellt sich, wie gesagt, die Frage, will ich Familie oder nicht? Und so. Ja. Also das Familie ist ein großes Thema. Ja, vor allem, das zeigt ja auch, dass Familie zu haben angreifbar macht. Ja. Ja, das ist halt, und das ist ja etwas, was Batman fürchtet, wie der Teufel das Weihwasser. Ja, aber das ist zum Beispiel das, wo dieser Punkt, wo die beiden sich mal relativ nah sind, dann sitzt sie sich wieder relativ fern, weil er das nicht möchte. Ja. Er überlegt sich das zwischenzeitlich mal wieder so ein bisschen anders, wo Catwoman dann wiederum nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist. Dann ist ja noch sozusagen. Interessant ist auch die Catwoman, Phase, in der wir uns. Weil Catwoman zum Beispiel, nur ganz kurz noch, Catwoman, die selber ihre Herkunft klären will. Ja, ja, stimmt. Weil sie da geht es wieder um Familie. Ja. Ja. Also, das ist ganz, ganz großes Thema hier. Und auch die Sache ist, bei Batman, man hat halt so dieses, ne, er möchte sich nicht abhängig machen von der Familie. Also quasi angreifbar machen dadurch, ne, das ist halt in fast so das typische Superhelden-Trope, ne? Geheimidentität, weil sonst würde ich die Leute, die ich liebe. Batman geht halt teilweise noch ein Stück weiter, er versucht halt möglichst gar keine Leute zu haben, die er liebt. Ja. Und wir sind hier in der Batman-Phase. Ich glaube, es gibt noch gar keinen Robin. Nein, es gibt keinen Robin. Das ist vor Robin. Es gibt keinen Robin. Na? Also, es gibt ihn und Alfred. Genau, das kommt erst später. Ja. Na, also das ist, also ich denke mal kurz nach Year One oder so, also Year Two, also so um den genau, Teil. Und erklärt, und auch da wieder Familienthema, Batman, Bruce Wayne klärt oder muss für sich selber, wie auch immer, seine eigene Haltung zu seiner Familie heißt, zu seinen toten Eltern irgendwie mal klären. Ja. Also wie er da jetzt zu denen steht. Ja, wir haben es ja in doppelter Hinsicht. Wie die gelebt haben, was die gemacht haben. Ja, wir haben ja einerseits den Muttertag und einerseits den Vatertag. Mhm. Ne, den er halt wirklich genau. Und das eben jemand, der sehr schwarz-weiß unterwegs ist mit Gut und Böse. Oh ja. Der dann feststellt, dass das zum Beispiel in Bezug auf seinen Vater jetzt, dass der das etwas relaxter gesehen hat. Mhm. Man könnte auch einfach sagen, vielleicht ein bisschen realistischer, ja. Schlichtweg. Ja. Ja. Aber auch wenn man sich zum Beispiel, also mindestens, sagen wir mal, drei Schurken anguckt, dann kann man halt sagen, so eigentlich, ja, Schurke, also ist Catwoman Schurke? Eigentlich nicht, aber eigentlich wieder doch. Mhm. Ne, Kriminelle ja, aber dann doch wieder nicht. Und doch Verbündete von Batman, die ist so ein bisschen Grenzgängerin. Ja. Dann Two-Face ist der ultimative Grenzgänger, der quasi absolut. Ne, diese Grenze in diesem Comic überschreitet. Aber auch später, bei dem läuft ja wirklich die Grenze in der Mitte von sich selbst. Aber auch später wird die Grenze wieder, also in späteren Comics mit Two-Face, er kommt ja auch einmal komplett zurück, mhm. ne, um dann eben wieder komplett in die andere Richtung zu gehen. Ja. Also das ist halt, ja. Und wir haben zum Beispiel so einen Solomon Grundy, der sogar, glaube ich, irgendwie Thanksgiving-Mahlzeit von Batman serviert bekommt, mhm. weil Batman halt weiß, eigentlich ist es eine arme Sau. Ja. Ja. Und eigentlich ist er auch nicht wirklich böse, er wird halt nur missbraucht, weil er halt, weil er einfach, weil er ziemlich tump ist. Ja. Ne. Ja. Ich meine, also so kann er dann schon so Graustufen. Wer als Erkennungssatz immer hat, Solomon Grundy born on Monday. Ja, ja. Okay. Ja gut, das ist halt eben dieses Gedicht, mhm. was eben darauf hinausläuft, dass er halt eben am Sonntag stirbt und am Montag wieder geboren wird. Ja. Also eigentlich kannst du halt ewig. Ja. durcherzählen. Mhm, genau. Also der ist zum Beispiel, der ist sehr, sehr einsam. Mhm. Ja. Ja. Also das ist auch wieder, guck mal, mit Familie, der hat gar keinen. Nee. Der hat niemanden. Nee, genau. Ja. Und die Jagd nach dem Killer ja. Zieht sich durch die ganze Geschichte und findet ein Ende. Ja. Ein mögliches Ende. Das ist nämlich die Sache. Ja, also man hat es sich da, also Jeff Loeb hat es sich nicht so leicht gemacht. Ja. Ja, und einfach gesagt, okay, das ist hier, das ist das definitive Ende. Ja, so das ist der definitive, also das ist jetzt die Auflösung. Ja. Also er hat eindeutige Auflösung, wie das Ende von Falcone. Ja. Das ist eindeutig. Das ist klar. Das ist auch nicht ambivalent. Das ist auch nicht, wo man sagt, wer ist es jetzt gewesen? Das ist klar. Es ist so ein bisschen klar. Wie später bei Hush. Mhm. Also du hast im Prinzip den Oberbösewicht, der halt hinter allem steckt. In dem Heft bei Hush kommt es natürlich später raus, mhm. dass wer Hush war. Mhm. Aber im Original Hush selber ist das noch nicht. Aber das kommt auch noch. Hush machen wir auch noch. Genau. Auch eine schöne Geschichte von Jeff Loeb. Die es auch als Animated Movie gibt. Genau. Und, also Jeff Loeb ist sich da auf treu. Ende treu mag er. Ist er sich treu geblieben? Ja, ja. Ja, Hush ist, glaube ich, 5, 6 Jahre später oder so. Ja, ich glaube 2003 oder sowas. Ja, ja. Ja. Genau. Also das, wie gesagt, er hat es in Long Halloween gemacht und er wird es später nochmal tun. Ja. Ja. Also, im Prinzip wird es dem Leser überlassen. Also es gibt so ein paar Hauptverdächtige eigentlich könnten es drei sein. Also Tilda wird sehr, Tilda, warum sage ich immer Tilda? Weiß ich nicht. Nein, das ist keine Frau mit Glatze, die den Ancient One spielt bei, die hat ja nicht per se eine Glatze. Also, Gilda wird halt gesagt, ne, die gibt es ja glaube ich sogar zu gegenüber ihrem Mann, soweit ich weiß. Hm. Oder gegenüber... Ja, nee, nicht gegen. Noch nicht. Noch nicht? In der animierten Version dann. Ach so, jetzt habe ich mich nämlich. Okay, dann erzähl du besser mal die Comic-Version. Also der eine Punkt ist, wie gesagt, man hatte Alberto. Mhm. Alberto, hat man gedacht, wäre tot. Mhm. Alberto war aber nicht tot. Nope. Aber später ist Alberto tot. Jupp. So. Im Grunde genommen. Also ein paar sind auf jeden Fall Alberto gewesen. Genau, ja. Genau. Es ist, zumindest im Comic her, Wir sehen am Ende der Geschichte, dass Gilda Sachen verbrennt. Mhm. Unter anderem so eben Sachen eben von Holiday. Mhm. Das heißt Mantel und so weiter und so weiter. Ja. Wobei eben jetzt... Man kann sich jetzt die Frage stellen, verbrennt sie die Sachen, weil sie Holiday decken will, oder verbrennt sie die Sachen, weil sie Holiday ist? Ja, das ist eben dieser Punkt. Na? Das hängt immer davon ab, wie man das jetzt lesen will. Ja. Ja, das ist einfach diese Sache. Die Geschichte endet damit, dass wir, weil es eben Long Halloween ist. Genau. Und Two-Face landet in Arkham, hat sich selber auch gestellt, weil er ist mit dem Thema dadurch durch, indem er jetzt Falcone und so. Und dann ist eben der Punkt, dass Gilda räumt das Haus aus, das gemeinsame Haus. Und dass sie, sie schafft also einfach Sachen in den Keller und dass sie dann sagt, dass sie, weil sie zu Hause war, sie hatte ein bisschen Zeit, mal ein bisschen zu lernen, ein bisschen zu gucken und sie wollte Harvey, weil Harvey gesagt hat, wenn ich mit der Sache durch bin, dann haben wir sehr viel Zeit, die verbringen wir miteinander. Ja. Und sie sagt, ja, okay, dann hab ich gedacht, wie kann ich das eigentlich bewerkstelligen? Und du hattest ja immer deine Akten hier liegen, Harvey. Und dann habe ich da mal nachgelesen, da standen spannende Sachen drin, wie man Seriennummern von Pistolen runterfeilt, dass man Beweise platziert. Ja, dass man diese Sauger von Fläschchen als Schalldämpfer einsetzen kann und so weiter. Der Aufhänger ist eigentlich der, wenn man sich das anguckt, die Lesart im Comic ist, sie hat angefangen, das zu machen, und er hat das mitgekriegt, dass sie das macht, ist dann quasi zu Holiday geworden. Okay. Ja, mit dem Punkt dabei, dass es ja eine Situation gibt in der Geschichte, wo Batman, Harvey Dent und Holiday am gleichen Ort sind. Und das was Harvey Dent erstmal wieder als Verdächtigen aus der Schusslinie holt. Also der Punkt ist wohl der einfach. Ist das dann Gilda oder ist das dann Alberto? Ist Alberto schon tot zu dem Zeitpunkt? Also Alberto hat wohl tatsächlich hat quasi seinen Tod gefaked, hat aber mit Holiday so gar nichts zu tun. Ach so, ich habe so verstanden, dass Alberto schon für den Tod an seinem Bruder verantwortlich ist. Oder sowas, ja, aber auf jeden Fall ist also jetzt nicht wirklich Holiday. Ja, ja. Also der Punkt ist so... Weil er hat ja auch das Motiv, weil das schwarze Schaf bringt halt den bevorzugten Sohn um. Ja, aber im Comic ist es eben so, dass das Ende so aussieht, dass Gilda damit angefangen hat. Harvey ist irgendwann darauf eingestiegen, da haben sich das irgendwie geteilt, wie auch immer. Okay. Ja, und so endet da die Geschichte. Ja, und das wäre jetzt aber... Comic endet mit einem Bild. Und zwar Gilda, die halt so wie am Anfang Bruce Wayne quasi in die Kamera guckt, also den Leser anguckt und sagt, I believe in Harvey Dent. Genau, genau. Also sie glaubt an Harvey Dent. Genau. Bruce Wayne hat die Geschichte damit begonnen, dass er sagte... Er glaubt an Gotham City. Ob sich an der Haltung was geändert hat, da kann man gucken. Ja, weil eben gegen Ende ist Batman auch nochmal unterwegs. Und... Batman glaubt weiterhin an Gotham City. es ist interessant. Ja. Ja. Also es lohnt sich sehr. Also dieses I believe in Harvey Dent finde ich halt witzig, dass du damals, weil im Vorfeld zu The Dark Knight sind sie ja hingegangen und haben diese virale Kampagne gemacht mit Harvey Dent, vote Harvey Dent for District Attorney. Mhm. Und dann kam dann halt auch I believe in Harvey Dent als Wahlplakat. Und dann kam ja der Joker, I believe in Harvey Dent too. Ha, ha, ha, ha, und so weiter. Das war ja damals genau. diese... Genau, ich hab's nur, weil ich hab's gerade nochmal nachgeschlagen. Mhm. Der Punkt, da hatte ich gerade kurz den Fehler. Batman sagt, er glaubt an Batman. Ah, okay. Also an diesen, der Mann, der den Unterschied macht. Ja. Ah. Also das letzte Panel, was in dem Comic Batman zeigt, ist I believe in Batman. Ja, und Gilda, wie gesagt, Gilda glaubt an Harvey Dent. Hm. Ja. Aber das ist ja nur die Comic, also in Anführungsstrichen nur die Comic-Version, wobei für mich halt für gewisse Kanon-Geschichten, naja, was heißt Kanon? Bei Batman ist das so eine Sache, ne? Also im Comic-Kanon zählt natürlich Comic, aber bei den Animated-Sachen sieht das ein bisschen anders aus. Mhm. Weil beim Animated, soweit ich weiß, wird ziemlich klargestellt, also Gilda sagt, sie ist es. Und es ist auch nur Gilda in dem Animated. Weil sie sagt halt zum Schluss, gibt sie halt zu, dass sie es gewesen ist. Ja, sie haben für das Animated haben sie dieses Ende gemacht, in dem sie Batman gesteht, wie das alles gelaufen ist. Genau. Und zwar, sie hat eine Beziehung gehabt mit Alberto. Mhm. Die haben sich beide auf der Uni kennengelernt. Dann hat sie festgestellt, dass sie schwanger ist. Mhm. Alberto hat daraufhin beschlossen, sie zu heiraten. Weil bevor das Kind kommt, wollte er auf jeden Fall verheiratet sein, ja. Weil das sei so in seiner Familie. Carmine Falcone hat das alles nicht gewollt. Mhm. Und die Falcone-Familie hat ihren Einfluss geltend gemacht. Die Ehe ist annulliert worden und Gilda ist zu einer Abtreibung unter wohl ziemlich schlimmen Bedingungen gezwungen worden, weshalb sie als Folge davon keine Kinder mehr bekommen kann. Genau. Und das ist das alles gesteht sie Batman. Mhm. Ja, der Unterschied ist auch der, in der Geschichte, Alberto wird von Holiday getötet. Mhm. Und taucht auch nicht wieder auf. Ah. Also es haben sich es ist anders. Also die Geschichte läuft schon, ich sag mal, von den Opfern her, von der Art her. Es läuft schon sehr ähnlich. Mhm. Also sie sind sehr nah dran, finde ich, aber eben nicht 1:1. Also es ist halt keine. Genau. Sie sind, wie gesagt, richtig. Sie sind dicht dran, ja. Sie sind nicht bei 1:1 und sie haben, das muss man sagen. Da waren sie jetzt bei Killing Joke waren sie ja 1:1. Mhm. Also wenn man natürlich jetzt diese Vorgeschichte weglässt, ne, das war ja nur der Rahmen. Mhm. Aber das, was wirklich explizit Killing Joke erzählt hat, war wirklich, das konntest du so aus dem Comic raus. Mhm. Also sie sind sehr dicht dran. Sie haben so ein paar Sachen mal ein bisschen gestreckt. Sie haben mal so ein paar Verästelungen in dieser Mafia-Familie, das haben sie einfach mal außen vor gelassen, wo sie jetzt nicht noch 5 Figuren dazu animiert haben, nur um denen jetzt Namen zu geben, nur um zu zeigen, so und so weiter, sondern das haben sie mal da ein bisschen gestrafft. Mhm. Man muss halt auch sagen, legitim, sie haben, genau, es ist völlig legitim und man muss jetzt auch sehen, die Macher haben dann insgesamt 3 Stunden. Ja, zweimal 90 Minuten. Ja. Sie haben 3 Stunden, die haben sie auch gut genutzt. Ja. Ja, die haben sie gut genutzt. Es ist auch, soweit ich weiß. Nee, ist nicht der erste. Es gibt noch einen zweiteiligen Animated. Also jetzt mal unabhängig von Superman, Tod und so weiter. Das ist ja eher Fortsetzung. The Dark Knight Returns war auch ein zweiter. Mhm. Mhm. Aber ansonsten, obwohl kann sein, dass ich jetzt. Nee, Year One auch nicht. Also soweit ich weiß, es ist Long Halloween. Mhm. Zusammen mit Dark Knight Returns sind die einzigen 2 Teile, die sie gemacht haben. Gut, aber es sind das finde ich auch ganz gut, weil dann kann es sich ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil wenn du das irgendwie in 90 Minuten reingepackt hättest, dann wäre wahrscheinlich zu viel weggefallen. Ja, ja. Also gerade wenn man entweder sagt, also wir machen nur 90 Minuten oder wir machen zweimal 90 Minuten, weil man jetzt nicht sagt, man will 2 Stunden machen, ja. Dann ist das schon besser. Ja, ja. Ja, ja. weil ich sag mal, auch Dark Knight Returns ist jetzt keine kurze Geschichte. Nee. Ja, ist ja jetzt nicht wie Killing Joke. Ja. Killing Joke ist relativ kurz. Ja, Killing Joke sind ja nur 48 Seiten. Genau, also das geht schon ziemlich gut. Hm. Hier mit den Verästelungen und auch dem, sage ich jetzt mal, wie das von A auf B auf C folgt. Ja. Also aber man sieht schon, also man sieht alle wichtigen Episoden sind drin. Also selbst hier der Joker als irrer Pilot über Gotham, mhm. ja, was man aus dem Comic kennt, hat es da reingeschafft. Solomon Grundy und seine und die anderen Schurken, ne? Ja, also ja. auch die haben es reingeschafft, die Geschichte. Ja. Ja. Ganz klar, ich meine, das Bild in dem Falconi-Lagerhaus mit dem riesigen Quader an Geldscheinen, gut, der kam jetzt 1:1 aus Dark Knight, das ist klar. Ja. Ja, andersrum. Oder was meinst du jetzt? Der in dem animierten Film. Ja, ja. Ach so, das, ja gut, okay, aber, das, ja. Das Bild von dem Klotz, der quasi nur aus Geldscheinen besteht. Mhm. Nee, der ist aber auch hier im Comic. Ah, schon. Okay, aber. Weil, nee, das hat mich nämlich, also das war so eine der Hauptsachen, die mir halt aufgefallen sind, also abgesehen von den ganzen, von den ganzen Anspielungen auf der Pate ist mir halt dieser Klotz instant aufgefallen, weil ich den Klotz halt aus The Dark Knight kannte. Naja, gut. Ja, und hier, also Calendar Man ist halt, den hat man gar nicht so auf dem Schirm, eigentlich. Ne? Aber wenn er dann halt anfängt, Groundhog Day, Ash Wednesday, Secretary's Day, Earth Day, Flag Day, Boxing Day, Chanukkah und so weiter, also das ist halt, der Typ ist halt wirklich ein Lexikon. Mhm. Das ist halt, und der hat halt auch dieses total teilnahmslose Gesicht, das ist halt irgendwie, also ich mag auch das Artwork sehr, auch wenn es ein bisschen, ja, altmodisch wirkt, aber irgendwie passt das, also es gefällt mir. Ja, ich meine, das sorgt auch teilweise dazu, dass der Unterschied jetzt, sag ich mal, der grafische Stil zwischen dem Comic, also der Unterschied zwischen den Zeichnungen von Tim Sale und den Zeichnungen in dem animierten Zweiteiler. Mhm. Klar, der ist nochmal sehr stark. Ja. Auf der anderen Seite, sie sind jetzt nicht so sehr weit auseinander, weil diese Batman Animated, die ja, sind ja das immer, wollte ich gerade sagen, das ja, geht die, Richtung Batman Animated weil, sehr stark. Ne, weil der Stil, den man in Batman, der auch jetzt in diesen Animationsfilm hat, der ist häufig reduziert. Ja. Und Tim Sale ist ja einfach jemand, der mit Licht und Schatten das macht, der teilweise bestimmte Details auf jeden Fall in seinen Zeichnungen hat, dafür auf der anderen Seite wieder was weglässt, dadurch das Auge des Betrachters lenkt. Also sie sind nicht ganz so weit auseinander, aber sie sind schon noch recht unterschiedlich. Also ich habe hier zum Beispiel jetzt hier die letzte Seite, wo man halt eben Gilda sieht und ja, also auf Gilda ist halt witzigerweise so ein Gitter wird halt durch die Scheibe, dringt halt Licht rein und projiziert halt so ein Gitter auf den Oberkörper und auf das Gesicht von Gilda. Mhm. Und das hat halt, die ist halt im Prinzip nur das, was in dem Licht ist gezeichnet. Man sieht noch die Hände und so ein bisschen von den Haaren. Also das ist halt sehr, sehr reduziert. Ja. Ja, so ein bisschen Noir-Style ist das Ganze. Genau, ne? Genau. Also das durchzieht sowohl den Animationsfilm wie jetzt auch den Comic selber. Mhm. Das sieht man zum Beispiel bei in dem Long Halloween Zweiteiler in dem Film. Mhm. Sieht man das zum Beispiel. Das siehst du in den Autos und in vielen Ausstattungsdetails. Das ist wieder so ein bisschen Fantasie, das ist wieder so ein bisschen, also aus der Zeit gefallen. Ja. Das ist so eine Art Universum, wo Leute mit Autos aus den 40er, 50er Jahren durch die Gegend fahren, während sie auf ihren Smartphones gerade telefonieren. Ja. Ja, das ist ganz typisch, das wird auch da gemacht. Also in dem Animationsfilm auch gemacht. Long Halloween selber ist da noch ein bisschen als Comic. Da ein bisschen kohärenter, was das angeht, aber in dem Animated hier. Ja, man hat aber auch, wenn es um Batman selber geht, ich meine, das Cover, das sagt ja eigentlich schon fast alles. Man sieht halt Batman, weil es gibt einerseits den Batman, der halt relativ normal da steht und man sieht halt die Silhouette und so weiter, der steht im Kostüm da. Aber das ist halt dieser Batman, der sich quasi immer unter seinem Umhang wegduckt. Das hat man halt hier auch. Das hat Kelly Jones, den ich ja gar nicht mochte, aber total übertrieben. Aber hier ist, ich mag dieses Ding ganz gut, der halt schon irgendwie immer versucht, im Dunkeln zu sein und so weiter. Ja, also der diese leuchtenden Augen permanent. Ja. Also man muss sagen, wenn man jetzt die Comic-Geschichte Long Halloween kennt, woran man sich bei Animated da gewöhnen muss, wenn man diesen Zweiteiler guckt, er ist deutlich heller. Ja. Ja, also es ist deutlich einfacher zu sehen, wo was irgendwie passiert. Ja. Comic ist deutlich atmosphärischer, ist deutlich dunkler. Ansonsten... Ja, gut, das Pacing ist natürlich im Film ein bisschen schneller als im Comic. Ist aber etwas schneller. Sind halt 13 Hefte. Also ja, und man muss natürlich immer schauen, weil es eben als 13-teilige Maxi-Serie ausgelegt worden ist. Jedes Heft hat natürlich wieder seinen Spannungsbogen. Ja, eine Mini-Ak. Ja. Während man das, sag ich mal, im Film etwas weiter ausführen kann. Weil jetzt nicht der Punkt ist, dass man sagt, okay, ich habe jetzt diese Seiten gelesen, jetzt warte ich wieder einen Monat. Genau. Das heißt, ich brauche keine Cliffhanger. Ich brauche keine 12 Cliffhanger, um nach Heft 13 das Finale zu haben im Film. Ja. Da brauche ich das dann nicht. Das ändert immer die Struktur, ändert sich das. Ich muss allerdings sagen, ich finde, sie haben allerdings auch die Chance genutzt, ein paar Sachen so ein bisschen anders zu beleuchten in Animated. Also nicht nur jetzt, was das Ende angeht, dass man sagt, wir haben uns das da irgendwie... Ne? Ach so, beleuchten, ich war jetzt grafisch. Okay. Ja, aber auch, ich sage jetzt mal so bestimmte Aspekte zum Beispiel, dass man ein paar Sachen mal aufgegriffen hat. Ja. Also wie zum Beispiel, wenn Bruce Wayne mit Alfred redet. Ja, in einer Szene. Wie Alfred ihn stehen lässt, das fand ich so geil. Genau, weil es ist halt dieses schöne Ding, dass immer irgendwelche reden und drehen sich und Batman ist schon weg. Batman ist weg. Also das haben sie ja sogar bei Justice League haben sie sich ja sogar verarscht, wo alle weg sind und der Flash steht doch da. Und die sind einfach abgehauen. Das war ja voll unhöflich von denen. Ja. Und der guckt dann so, wieso stehst du noch? Also Jim Gordon, der das tierisch hasst, weil er noch irgendwas hat. Und Batman ist schon weg und er dreht sich und so. Und meinst du doch auch, oder? Ja, super. Standard. Und es gibt eben dann diese eine Szene, in der Bruce Wayne sich mit Alfred unterhält. Und Alfred geht. Und Bruce Wayne dreht sich um. Alfred? Und sagt... Ich hasse das, wenn er das tut. wo hat er das sonst? Also man kennt das eigentlich gar nicht von ihm. Nee, eigentlich nicht. Ja, und auch gegen Ende, man hat das Ende, ich denke mal, vielleicht war denn das Ende ein bisschen sehr düster. Ja, es ist im aber Original, auch weil wenn man guckt, sie haben es für den Animationsfilm, haben sich ein bisschen gebrochen. Wir haben auf der einen Seite Gilda mit ihrer Story und so weiter. Ja. Und dann unterhalten sich Bruce Wayne und Alfred so über die Zukunft und nach dem Motto, ja, müssen wir mal gucken und es wäre ja schön, vielleicht kann da irgendwie, und das wäre ja schön, wenn man da was so bewegen könnte. Ja. Und das Thema ist zum Beispiel immer, weil sich die Leute nicht sicher fühlen, zu den Waynes kommt keiner raus zu Halloween. Wo wir sagen, Alfred, warum legst du die Süßigkeiten parat? Hier ist schon seit Jahren nie einer gekommen. Ja. Die Kinder haben Angst, vor die Tür zu gehen, wegen Gewalt und Verbrechen. Und zu uns kommt keiner raus. Und an diesem letzten Halloween, da kommen wir. Klingelt es mit einmal an der Tür. Es sind Kinder da. Und das eine Kind ist angezogen wie Batman. Ja, und die gucken sich nur an und die gehen dann und sagen, süß oder sauer, und kriegen was und gehen wir. Und nach dem Motto, irgendeiner, ne, gibt es hier jemanden, der hier was in Bewegung setzt, der für Veränderung sorgt? Und dann hast du dieses kleine Kind auch inspiriert von Batman. Ja. Das ist halt im Prinzip schon ein bisschen, aber es ist halt hoffnungsvoller, als es hier im Comic ist, weil im Comic hast du eigentlich nur dieses Panel, wo du Batman stehen hast und am Ende I believe in Batman. Ne, das ist halt was anderes. Also du hast dieses hoffnungsvoll in die Zukunft, ne? Ich werde was bewegen, das hast du zwar auch im Comic, aber es ist halt viel, viel düsterer und viel, viel ominöser eigentlich, als halt dieser Hoffnungsstrahl durch die Kinder im Animated. Ja, das ist genau, es ist als Splash-Page gemacht zwar, aber die ist total grau. Ja. Also ist nicht so, dass Batman guckt und die Sonne scheint und Batman sagt, nee. Ich glaube an Batman, nee, sondern es ist dieses, irgendeiner muss hier was machen und ich glaube, ich bin der Einzige, der kann und dann I believe in Batman. Also, ja. I made a promise to my parents that I would rid the city of the evil that took their lives. Oh, mein Englisch vorlesen. No matter what the evil looks like or becomes, I believe someday I will make good on that promise. I have to. I believe in Batman. Ja. Und das hat so diese Doppelseite, aber die ist halt ultra düster. Mhm. Vor allem voller Selbstzweifel. Ne? Ich muss einfach, weil ich habe diese, ne, und genau. Ich glaube, es könnte und so weiter. Ne, er glaubt es nur, aber im Animated siehst du halt, ne? Da kommen halt die Kinder. Ja, genau. Ja, also es ist halt. Eine Seite davor sagt, hat Gordon, I believe in Gotham City. Ne, also, aber auch wieder dieses, ne, wir müssen weitermachen. Mhm, ja. Ne, wohin seine Frau fragt, ja, was machst du denn jetzt? Ne, ich habe gehört, die haben Harvey Dent, es tut mir so leid, was machst du jetzt? Ja, ich muss weitermachen. Ja, ja. Ne? Ja, also es hat sowas Deterministisches irgendwie. Ja, so. Ja, irgendwie. Ja. Ja, und halt das Ganze, ja, es ist halt, eigentlich ist es eine große Niederlage, mit der The Long Halloween endet. Wenn man das mal so sieht. Also, klar, sie haben jetzt natürlich, ne, die Geschichte hat sich aufgelöst, aber sie haben weder eindeutig Halloween festgenommen, also es wird keine Halloween-Gerichtsverhandlung geben. Holiday. Holiday-Kill, wie komme ich? Keine Holiday-Gerichtsverhandlung. Holiday an Halloween, okay. Genau, es wird keine Holiday-Gerichtsverhandlung geben. Nein. Und es ist auch nicht hundertprozentig klar, wer das dann jetzt genau gewesen ist. Also im Comic auch jetzt. Ne? Es wird nur impliziert. Ob Batman das weiß, weiß man im Comic gar nicht. Mhm. Ne? Und also es wird einfach aufhören. Ne? Ja. Und Harvey Dent hat halt Verbrechen begangen. Also sie haben halt quasi, das Böse hat einen von den Guten auf die andere Seite gemacht. Ja. Der hat sich zwar gestellt, aber das ist eigentlich eine Riesenniederlage. Eigentlich haben alle verloren am Ende von The Long Halloween. Also man wollte zwar die Mafia zerschlagen, aber dafür die Mafiosi in den Knast bringen. Ein Pyrosieg war es. Ja, das, genau. Also man konnte jetzt zwar irgendwo, ja, ein Stück weit Mafia zerschlagen, allerdings sind die alle getötet worden und das wollte man eigentlich wieder verhindern, hat man nicht geschafft. Ja. Harvey Dent ist sozusagen dann dem zum Opfer gefallen. Mhm. Ja. Also ja, es wird dann irgendwie aufhören oder scheinbar, aber ja. Also ja, man merkt aber schon, dass ein durchschlagender Erfolg sieht anders aus. Ja. Ja. Ja. Aber es ist ja auch Batman. Ne? Wenn wir den strahlenden Sieger am Ende hätten, dann wäre es ja auch Superman. Ja. Da ist halt dann. Ja, aber das, also deswegen, das, es passt. Ich muss sagen, für mich war jetzt dieser Animations-Zweiteiler war sehr, sehr interessant, weil das jetzt eine Sache war, die stand bei mir nicht ganz oben auf der Agenda. Einfach weil ich die Geschichte, sag ich mal, da sehr, sehr gut finde. Ja. Und jetzt nicht unbedingt darauf aus war, zu sagen, okay, da muss ich jetzt animiert sehen. Brauche ich nicht. Ich habe das schön, schön so in einem Band bei mir im Regal stehen und so weiter. Wenn ich das lesen will, kann ich das gut lesen. Muss sagen, ich war da recht positiv angetan. Mhm. Ja. Also ich werde auf jeden Fall Dark Victory mir noch durchlesen. Das habe ich mir ja digital geholt. Bin mal gespannt, ob sie Dark Victory auch irgendwann ja, also was interessant ist, animieren. Es gibt, genau, also wir haben, wie gesagt, hier Long Halloween. Es gibt drei Halloween-Batman-Specials vom gleichen Team. Gibt's auch in einem Band, Batman Haunted Night. Ah, okay. Und dann, wie gesagt, klar, Dark Victory. Dark Victory ist das zweite große Ding, dann der letzte, jetzt dann für DC, wäre Catwoman When in Rome. Okay. Ja, das sind die drei. Catwoman ist, glaube ich, dann sechs Teile oder so. Aber auf jeden Fall, also das sind diese. Ja, ich hatte jetzt einfach nur Dark Victory, weil Dark Victory ja wirklich, also Haunted Night ist ja jetzt nicht irgendwie Fortsetzung oder vorher von dieser Geschichte. Genau, das sind drei. Aber das Dark sind Victory ist halt wirklich eine Fortsetzung von Long Halloween. Mhm. Also das ist auch wieder so ein richtig dicker Band. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Ich meine, ich bin mal jetzt, weil ich den Animated dann dafür jetzt nochmal geguckt hatte, ich weiß jetzt nicht, welcher Animationsfilm von Warner direkt auf diesen gefolgt ist. Justice League? Bisher noch keiner. Okay. Glaube ich. Weil es gibt ja eine Post-Credit-Szene. Ach, was war da nochmal? Ja, wo es an der Tür klingelt. Also ich glaube, sind Flash und Green Arrow, stehen bei Bruce Wayne vor der Tür. Also der Film, der nach, also in der Chronologie kommt jetzt als nächstes Injustice. Stimmt. Genau. Injustice. Genau. Kann man sich schon mal freuen. Ja, ich weiß gar nicht, wann der, letzte Woche Dienstag, alles klar. Okay. Ja, also der ist jetzt auch raus. Ja, dann muss ich dann direkt mal eine Bestellung aufgeben. Mhm. Ja gut, aber das ist halt alles eingebaut in dieses Animated Universe. Mhm. Ne, ja. Da gibt es halt verschiedene Ausprägungen von, aber ich gucke diese Filme ganz gerne und ich muss halt sagen, DC Animated macht mir immer noch mehr Spaß als Marvel Animated. Mir persönlich. Okay. Ne? Ja, halt, aber also für mich kommt es einfach immer darauf an, was es sich jetzt konkret handelt. Ein paar von den Sachen habe ich geguckt, ein paar habe ich noch nicht geschaut. Ja. Wie gesagt, wir haben jetzt hier mal das zum Anlass genommen, dass wir mal bei Long Halloween, dass wir mal beides mal schauen. Und es hat sich halt so schön angeboten, weil Halloween, Halloween. Genau, ne? Jetzt in ein paar Tagen. Also wenn man Interesse hat an der Geschichte. Kann man sich prima über Halloween angucken, weil es auch so fröhlich ist. Das passt so schön zu Halloween. Ach ja. Ja. Ich sag mal, man kann sich ja so einen kleinen Kürbis hinstellen. Jo. Macht sich das ein bisschen gemütlich. Genau. Ja. Dem verpasst man ein paar Bettohren, dem Kürbis. Ja, dann, genau. Ja, natürlich. Dann genau. Ein Bett. Ja. Und dann kann man entweder die Comic-Geschichte lesen. Ja. Oder sich den Zweiteiler angucken. Genau. Je nachdem, wie schnell man liest, kann man sich dann überlegen, womit man. Also ich bei meinem Lesetempo, ich bin irgendwie, was Comics lesen angeht, ich bin relativ langsam. Ja, aber wie gesagt, lohnt tut es sich sehr. Ich finde, die Geschichte macht sehr, sehr viel her. Absolut. Ja, absolut. Und ist aus meiner Sicht etwas, was ich gerade Batman-Fans, die, sag ich mal, ja, in den letzten Jahren vielleicht oder so eingestiegen sind, ja, und die das noch nicht kennen. Also wenn man das noch nicht kennt, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, ja, also und für die, die die alten Hasen. Ja, ich sag mal so, für es lohnt für das die... Für kann man die, sich auch gern wieder angucken, also das ist ja... Ich meine, für die Comic-Geschichte schon kennen, für die lohnt sich der Animationsfilm auf jeden Fall. Ja, natürlich, allein schon, um zu gucken, was ist denn anders. Genau. Es sei denn, sie haben es jetzt bei uns hier gehört, aber es ist halt, es macht einfach Spaß. Ich meine, ich gucke mir auch Kinofilme an, auch wenn ich das Buch schon gelesen habe oder so. Ja, ne? Deswegen. Also. Wobei bei Batman ist es ja lustigerweise so, also bei vielen Sachen, also generell, es scheint aber auch so eine Comic-Nummer zu sein, man kennt ja so diese klassische Literaturverfilmung, die dann mal mehr, mal weniger am Buch orientiert ist. Wobei man sagen muss, die Animated Movies, die machen da schon den besten Job, was das Adaptieren angeht. Also die ändern nur wenig. Aber die Kinofilme, die machen ja grundsätzlich immer ihre eigenen Sachen. Na, also ich habe das noch nicht erlebt, dass sie jetzt zum Beispiel hingegangen sind und, was weiß ich, Nightfall 1:1 komplett... wahrscheinlich geht das auch gar nicht, weil du zu viele Subplots hast, aber sowas ist halt bei Comics, also ich kenne kein Beispiel dafür, dass ein Comic wirklich 1:1, so wie es im Comic war, verfilmt worden ist. Superhelden-Comic. Kommt mir jetzt nicht mit Walking Dead. Auch das ist nicht 1:1. Ich hätte jetzt gesagt Watchmen, aber da stimmt das Ende nicht. Ja, das ist, ja, stimmt. Watchmen ist schon verdammt nah dran. Schon sehr dicht. Ja, ja. Ja. Aber kannst du mir einfach widersprechen, Watchmen. Genau. Ja. Aber wie gesagt, die Animated, die machen einen richtig guten Job, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und in dem Sinne, bevor wir euch jetzt sagen, dass wir nächste Woche auf dem gleichen Bad-Streaming-Podcast-Kanal zur gleichen Bad-Uhrzeit. Zur gleichen Bad-Uhrzeit. Aber ich glaube, wie das wohl eher nicht mit einem Bad-Thema. Nein, nicht mit einem Bad-Thema. Mit einem anderen Thema. Ja, weil früher in der 66er Fernsehserie, ne? Gab es einen Cliffhanger. Ja, und den Same Bad Channel. Same Bad Channel, um Gottes Willen. Nee. Ja, genau. Ja. Und ehe wir euch sagen, dass wir nächste Woche mit einem neuen Thema von der Geekplätzin zurückkehren werden. Sagen wir noch, dass wir einen RSS haben, einen bei Spotify zu erreichen sind, bei Apple, bei Deezer, Google Podcast. Wenn ihr diese Liste nochmal sehen wollt, dann guckt doch auf den Geekplätzchen YouTube-Kanal. Da ist das unter jedem Film verlinkt. Da kann man uns auch abonnieren, da kann man uns kommentieren, uns liken. Vorschläge schicken, liken. Alles möglich. Alles. Ja, was bleibt noch zu sagen, außer... Dann wünschen wir euch jetzt eine wunderschöne Woche. Und ein wunderschönes, falls ihr sammeln geht, ertragreiches Halloween. Genau. Wünschen euch der Watchman. Und der Somaniac. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüss. Geekplätzchen.